der Droge totale Verfall, übernachten im Bahnhof Saal, zur Realität keinen Bezug, drei Spritzen am Tag sind schon lang nicht mehr genug. Sieh, wie die Nadel glänzt, deine verfälschte Existenz, deine Nerven vibrieren, deine Adern gefrieren. Schnee, heißer Schnee, es tut so weh. Heißer Schnee, der niemand schmeckt, deinen Verstand verfehlt, ich voll und ganz kontrolliert, hast du's noch nicht kapiert? Die Neugier wirklich wert? Viel zu spät hast du gemerkt, wie der Teufel mit dir tanzt. In Kolumbiens Plantagen wird dein Schicksal gepflanzt. Schnee, heißer Schnee, es tut so weh. Heißer Schnee, der niemals schmilzt, deinen Verstand verfehlt, dich voll und ganz kontrolliert, hast du's noch nicht kapiert?